Alexander, die geht so auseinander. Die war doch sonst so dünne wie eine Spinne. Die nährt sich nur von Blumenkohl und doch, wie kommt das wohl? Die Braut von Alexander, die geht so auseinander. Wenn ihr nicht bald eine Kur gelingt, zerplatzt sie unbedingt. Wenn ihr nicht bald eine Kur gelingt, ja, puppelt sie unbedingt.